Deutschlandfunk. Das Feature. Afghanistan, das ist mittlerweile für mich ein völlig fremdes Land. Ich weiß nur, dass dort schreckliche Dinge passieren und wir haben Angst davor. Vor der Ungerechtigkeit, vor der Brutalität. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Afghanistan zurückzukehren, besonders wegen meiner Kinder. Das wäre sehr hart für mich. Ja, wir werden mit den Menschen härter umgehen, die nur behaupten, Schutz zu brauchen, aber in Wahrheit aus anderen Gründen nach Deutschland kommen oder mit Tricks oder falschen Angaben ihren Aufenthalt in Deutschland zu verlängern versuchen. Meine Mutter hat mich von Schlaf erwacht. Da habe ich zwei Polizisten gesehen vor mir. Da habe ich gesagt, was geht hier ab? Dann haben die mir gesagt, ihr müsst jetzt abgeschoben werden. Ihr habt eine Abschiebung. Und dann haben die mir meine Hände gefesselt. Und dann haben die mich so in der Hand genommen. Und dann bin ich einfach ins Boden gefallen und wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Und dann hat mein Vater mir Wasser auf meinen Kopf gemacht, damit ich nochmal wache. Und dann hat mir ein Polizist mir die Handschellen gesetzt und dann haben die mich so wie ein Tier draußen geschoben. Wir haben auf der einen Seite sehr viel Kraft darauf gelenkt, viel, viel mehr in die Integration derer zu investieren, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Und dann gibt es den anderen Teil der Antragsteller, die sind nach einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht sozusagen beschieden, dass sie in Deutschland bleiben können. Und jetzt geht es um die Frage, wie können wir erreichen, dass diese Menschen unser Land auch wieder verlassen müssen, damit die anderen, die unseren Schutz brauchen, auch wirklich diesen Schutz bekommen können. Der Weg zur Abschiedskultur. Ein Feature über die Folgen der Verschärfungen im Asylrecht. Von Militiadis Ulios. Flüchtlinge war das Wort des Jahres 2015. Die Bilder der deutschen Willkommenskultur gingen um die Welt. Menschen, die Flüchtlinge an deutschen Bahnhöfen empfangen. Freundlich, applaudierend. Mit Schokolade und Kuscheltieren. Die Willkommenskultur stand sehr schnell unter Beschuss. Während Angela Merkel für Selfies mit syrischen Flüchtlingen posiert, ändert ihre Große Koalition im Bundestag das Asylrecht. Sie macht die Integration von Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive einfacher, aber im selben Atemzug verschlechtert sie die Lebensbedingungen für alle anderen. Die Bundesregierung verschärft das Asylrecht im Eiltempo. September 2015. In Bayern nehmen die sogenannten Balkanlager ihren Betrieb auf. Oktober 2015. Das Asylpaket 1 tritt in Kraft. Die Ausländerbehörden dürfen den Abschiebetermin nicht mehr ankündigen. Die Bundesregierung erklärt Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsstaaten. Asylbewerber müssen bis zu einem halben Jahr in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Solche aus sicheren Herkunftsstaaten sogar, bis sie freiwillig ausreisen oder abgeschoben werden. Für sie gilt jetzt ein Beschäftigungsverbot. Es gilt das Sachleistungsprinzip. Vollziehbar Ausreisepflichtigen wird das Taschengeld gestrichen. März 2016. Das Asylpaket 2 tritt in Kraft. Flüchtlinge, die nur den subsidiären Schutz erhalten, dürfen 2 Jahre lang ihre Familie nicht nach Deutschland holen. Die Behörden können kranke und traumatisierte Flüchtlinge einfacher abschieben. Die Ausweisung straffälliger Asylbewerber wird erleichtert. Die Bundesregierung führt Schnellverfahren von 1 Woche ein. Für Asylbewerber, deren Antrag keine Aussicht auf Erfolg habe. Juli 2016. Nach dem Anschlag in Ansbach fordert der CDU-Innenexperte Armin Schuster als erster eine Abschiedskultur für alle abgelehnten Asylbewerber. Januar 2017. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will eine nationale Kraftanstrengung bei der Rückführung. Die Unternehmensberater von McKinsey raten ihm zu mehr Härte. Februar 2017. Kanzlerin Angela Merkel einigt sich mit den Länderchefs auf ein weiteres Gesetz zur besseren Durchsetzung von Abschiebungen. Das soll noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten. Flüchtlinge sollen ihre Handydaten herausgeben. Die Bundesländer sollen Asylbewerber ohne Bleibeperspektive verpflichten können, auch länger als 6 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung zu bleiben. Erst vor wenigen Jahren wurde nach jahrzehntelangen Protesten die Residenzpflicht für Flüchtlinge in Deutschland abgeschafft. Jetzt soll abgelehnten Asylbewerbern, die an der Vorbereitung ihrer Abschiebung nicht mitwirken, wieder verboten werden, ohne Erlaubnis ihren Stadtbezirk zu verlassen. Die Willkommenskultur wird von der Abschiedskultur abgelöst. Düsseldorf. In einer leerstehenden Grundschule sind Flüchtlinge untergebracht. Es ist früh am Abend und die Kinder spielen im Dunkeln auf dem Hof. Im Gebäude müffelt es. Jugendliche hocken auf den Fensterbänken und tippen auf ihre Smartphones. Erwachsene sitzen im Eingangsbereich an Schultischen und unterhalten sich. Hallo, ich bin Ali Mubares. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Familie, eine Frau, 2 Kinder. Afghanistan war In Afghanistan war die schrecklichste Zeit meines Lebens. Mein 12-jähriger Bruder ist vor meinen Augen bei einem Bombenanschlag zerfetzt worden. Ich habe selbst seine ganzen Körperteile und Gliedmaßen aufgesammelt. Kurz danach ist meine Mutter krank geworden. Sie konnte nicht behandelt werden und sie ist auch gestorben. Dieses Leid kann kein Mensch ertragen. Das sind meine schlimmsten Erinnerungen. Ali Mubares ist Anfang 30. Nach dem Tod seines Bruders verließ er seine Heimat und lebte über 10 Jahre lang im Iran. So wie viele afghanische Flüchtlinge, ohne Papiere, ohne Rechte. Er arbeitete schwarz als Maler und als Fliesenleger. Die Kinder konnten nicht zur Schule. Seiner Familie drohte immer die Abschiebung. Aus den Medien und im Internet habe ich erfahren, dass die Leute nach Europa fliehen und die Grenzen offen sind. Und dann habe ich gedacht, okay, wir können dort auch Schutz erhalten. Lass uns dorthin gehen. Also macht sich Ali auf den Weg. Mit seiner Frau Sakina, seiner 11-jährigen Tochter und dem 4-jährigen Sohn. Mit dem Schlepperboot landen sie auf Samos, schießen Selfies mit Flüchtlingshelfern. Sie lächeln auf diesen Bildern. Pässe besitzen sie nicht. Sie schaffen es als einige der Letzten über die Balkanroute nach Deutschland. Wir sind alle ein großes Risiko eingegangen, hierher zu kommen. Und jetzt haben wir großen Stress. Denn der Status der afghanischen Asylbewerber verschlechtert sich von Monat zu Monat. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erkennt immer weniger von ihnen als Flüchtlinge an. 2016 lehnt es doppelt so viele Asylanträge von Afghanen ab wie im Jahr davor. Im Oktober verpflichtet sich die afghanische Regierung, in einem Rückübernahmeabkommen auch Flüchtlinge ohne Pass zurückzunehmen. Die Sicherheitslage in den Städten Afghanistans sei ausreichend gut, sagt die Bundesregierung. Im Dezember und Januar erfolgen die ersten Sammelabschiebungen nach Afghanistan. Ein Tabubruch. Wenn wir uns mit anderen Afghanen treffen, sprechen wir alle über die Abschiebungen. Mein Sohn, der 4 Jahre alt ist, fragt mich ständig, müssen wir nach Afghanistan zurück? Auch er hat Angst bekommen. Er fragt mich immer, wo ist Afghanistan? Schicken Sie uns auch nach Afghanistan? Wie ist es dort? Ali Mubares wüsste nicht, wohin er gehen sollte in Afghanistan. Er war schon so lange nicht mehr dort. Als Angehöriger der Hazara, einer schiitischen Minderheit, fürchtet er Verfolgung. Außerdem, seine Frau ist schwanger. Wie sollten sie dort überleben mit einem kleinen Baby? Kinder halten Blumen in der Hand. Hinter ihnen laufen 2 Frauen mit Kopftuch und einem Transparent. Asylrecht ist Menschenrecht, steht dort. Jugendliche skandieren, Afghanistan ist gefährlich. Seit dem Herbst demonstrieren die afghanischen Flüchtlinge und ihre Unterstützer in Düsseldorf im Monatsrhythmus gegen die drohenden Abschiebungen. Natürlich hatte ich am Anfang Angst. Da, wo ich gelebt habe, durften wir das nicht. Ich habe auch Angst vor der Polizei. Ich sehe aber, das ist ein Rechtsstaat hier und wir dürfen hier unsere Meinung sagen. So schiebt sich Ali mit den anderen Demonstranten des afghanischen Aufschreis an den Nobelboutiquen der Düsseldorfer Königsallee vorbei. Viele Passanten beachten sie nicht, andere verfolgen das Geschehen aufmerksam. Ja, das ist halt irgendwie ein Naturrecht, wenn wir dort alles kurz und klein schlagen, dann kommen die Leute halt irgendwann mal rüber, ne? Und die kann man dann auch nicht rausschmeißen irgendwann mal. Das wird auf kurz oder lang nicht gehen. Die Grenzen, die wir heute haben, sind von Menschen gesetzt worden. Und ich finde, die Welt gehört allen Menschen. Und die Grenzen sollten unsere Menschlichkeit nicht vermindern. Ganz einfach. Die sollen dankbar sein, dass sie hier sind, aber nicht demonstrieren. Das ist, die Leute sind gegen dem. Ich bin auch gegen dem. Was sollen alle in Deutschland? Sind 1 Million Nationale in Deutschland. Was soll Deutschland machen? Was sollen alle hier machen? Alle zurück. Laut einer MNIT-Umfrage im Februar sind nur 20% der Bundesbürger der Meinung, alle abgelehnten Asylbewerber sollten Deutschland verlassen. 3/4 allerdings finden, dass Gefährder und Straftäter unter den Flüchtlingen abgeschoben werden müssen, auch in Länder wie Afghanistan. Spätestens nach den Silvesterübergriffen in Köln, den Attentaten in Würzburg und auf dem Berliner Breitscheidplatz ist Asylpolitik für viele Menschen in Deutschland zu einer Frage der Sicherheitspolitik geworden. Doch wen trifft die deutsche Abschiedskultur wirklich? Die wenigsten Asylbewerber sind kriminell oder gar terrorverdächtig. Und die meisten Abgeschobenen sind keine Verbrecher. In Berlin wurden im vergangenen Jahr doppelt so viele Ausländer abgeschoben wie im Jahr davor. Über 2000 Menschen. Darunter waren 157 zu Gefängnis verurteilte Straftäter. Von diesen waren nur 14 Asylbewerber. Kaum ein Bundesland zählt nach, wie viele Minderjährige abgeschoben werden. Immerhin liefert Bayern diese Zahlen. 2016 war jeder 4. Abgeschobene aus dem Freistaat unter 18 Jahre alt. Diese Kinder und Jugendlichen mussten Deutschland mit ihren Eltern verlassen. Unsere Behörden schieben also häufig Familien ab. Bei so vielen Flüchtlingen, die Deutschland aufgenommen hat, gibt es aber zur Verschärfung der Asylpolitik keine Alternative, sagt Thomas Bauer. Er ist Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Es war zum einen sicherlich notwendig, um das hinzukriegen. Es war zum anderen notwendig, die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Flüchtlingspolitik aufrechtzuerhalten. Was bei der Bevölkerung wirklich zu einer großen Ablehnung der Flüchtlingspolitik führt, und das wissen wir aus Befragungen, ist der Missbrauch des Asylwegs aus wirtschaftlichen Gründen. Das wird in der Bevölkerung überhaupt nicht akzeptiert und das sieht die Politik natürlich auch. Eine Entwicklung, die die Göttinger Migrationsforscherin Sabine Hess kritisiert. Sie ist Mitglied im Deutschen Rat für Migration. Naja, mit Verschärfung auf einen Anstieg von Flüchtlingsbewegungen zu reagieren, ist in der Tat natürlich eine ganz alte, eingefahrene Praxis der europäischen Migrationspolitiker. Und sie hat schon in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich gezeigt, dass sie die falsche Antwort darauf ist. Denn es geht ja letztendlich darum, dass sich Menschen aus Not, aus Hunger, aus Krieg, aus Gewalt, aus Zerstörung auf den Weg machen, Schutz suchen. Und in der Tat, solange diese Ursachen von Flucht und Vertreibung und Migration anhalten, wird es Flucht und Vertreibung und Migration geben. Asylrechtsverschärfungen bekämpfen keine Fluchtursachen. Sie sollen vielmehr die Fluchtmigration, die trotz der europäischen Abschottungspolitik stattgefunden hat, wieder rückgängig machen. Mit einer Salamitaktik. Wir sagen immer mehr Flüchtlingen, ihr habt keine Bleibeperspektive. Als erstes betraf es Asylbewerber aus den westlichen Balkanstaaten. Mittlerweile sind Geflüchtete aus Kriegsgebieten ebenso betroffen wie aus brutalen Diktaturen. Die Anerkennungsraten für Flüchtlinge aus dem Irak sind spürbar gesunken, ebenso bei Asylbewerbern aus Eritrea. Inzwischen trifft es sogar Syrer. Die Einschränkung des Familiennachzugs mag hart erscheinen. Ist hart, einverstanden? Sie ist aber notwendig, um eine Überlastung der Aufnahmesysteme in unserem Land zu verhindern. Mach doch mal. Doch, fort. Der syrische Flüchtling Hussein Mohammed spielt mit seinem Sohn Faisal auf einem Smartphone. Sie leben im westfälischen Lünen. Zwei kleine Zimmer, eine Wohnküche, kahle Wände. Im Schlafzimmer steht ein Bett, daneben eine billige Matratze für den Vater. Vater und Sohn sind immer zusammen. Im Zimmer nebenan liegen nur ein paar Spielsachen. Das ist ein Ball, ein Auto, Großauto. Zwei Hund. Sonst steht das Zimmer leer. Als ob es darauf wartet, dass der Rest der Familie dort einzieht. Vor anderthalb Jahren ist Hussein Mohammed mit seinem Sohn in ein Flüchtlingsboot gestiegen und über die Balkanroute nach Deutschland gelangt. Eine Woche bevor Angela Merkel verkündete, wir schaffen das. Mit der ganzen Familie zu flüchten, dazu reichte sein Geld nicht. Faisals Mutter und seine vier Geschwister harren seitdem in Istanbul aus, in der Türkei. Der Vater telefoniert täglich mit seiner Frau, die nicht nach Deutschland kommen darf. Wie geht es dir? Es geht mir gut, Gott sei Dank. Bist du noch krank? Ja, krank bin ich leider immer noch. Oh je. Wir haben kein Brennholz mehr in der Wohnung. Wir bringen manchmal Kartons oder alte Kleider her und verbrennen sie. Mit diesen Stoffen zu heizen ist gefährlich und ungesund, das weißt du doch. Was sollen wir tun? Ich habe keine andere Möglichkeit, wir können kein Holz kaufen. Was ist mit der kleinen Marwa, ist sie auch noch krank? Ja, sie ist krank. Und Khanem, wie geht es ihr? Ihr geht's auch nicht gut. Warum hast du Marwa keine Medikamente gegeben? Doch, ich habe ihr Medikamente gekauft. Aber die haben 100 Lira gekostet. Hast du Khanem zum Arzt gebracht? Dafür habe ich kein Geld mehr. Oh je. Wir müssen hier bis 9 Uhr abends in der Nähfabrik arbeiten. Aber der Lohn reicht trotzdem nicht zum Leben. Okay. 2013 ist die Familie aus Syrien geflohen. In der Türkei wohnten sie in einem Keller, erzählt Hussein Mohammed. Er verdingt sich auf Baustellen. Seine Kinder können nicht zur Schule gehen. Seine älteren Töchter, 12 und 13 Jahre alt, arbeiten als Näherinnen für einen Hungerlohn. Ich verließ Aleppo wegen der Bombardierung der Gegend um Sheikh Maksud. Da lebten wir und ich flüchtete, um meine Kinder vor den Bomben zu schützen. Als Kurden standen sie zwischen den Fronten. Assads Milizen sahen in ihnen Terroristen und die Islamisten bedrohten sie auch. Doch in Deutschland wird der Asylantrag des Syrers abgelehnt. Der Mann mit der hohen Stirn blickt ungläubig auf das Schreiben. Aus dem Sachvortrag ist nicht ersichtlich, dass der Antragsteller aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen oder politischen Gruppe verfolgt wird. Dass sie eine sichere Zukunft in Deutschland wollen, ist menschlich verständlich, aber flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Noch 2015 wird fast jeder Syrer als Kriegsflüchtling anerkannt und darf so bis zu 3 Jahre in Deutschland bleiben. Mittlerweile erhalten die meisten syrischen Flüchtlinge in Deutschland nur noch subsidiären Schutz. Das bedeutet, es wäre zwar zu gefährlich, sie abzuschieben, aber als Flüchtlinge mit einer 3-jährigen Aufenthaltserlaubnis werden sie trotzdem nicht anerkannt. Sie dürfen vorerst nur 1 Jahr bleiben. Für subsidiär Geschützte aber hat die Bundesregierung den Familiennachzug ausgesetzt. Mindestens bis März 2018 können sie weder Ehepartner noch Kinder nach Deutschland holen. So wie Hussein Mohammed. Ich habe mein Leben und das meines Sohnes bei der Überfahrt mit dem Boot aufs Spiel gesetzt, um Deutschland zu erreichen, um das Leben und die Zukunft meiner Kinder zu sichern. Ja, es stimmt, die Deutschen haben uns zuerst sehr willkommen geheißen. Aber jetzt werden wir böse überrascht von diesem subsidiären Schutz. Unsere Hoffnungen werden zerschlagen. Es geht vielen Flüchtlingen so wie mir. Ich leide gerade jeden Tag. Mein Sohn will immer mit seinen Geschwistern spielen und seine Mutter sehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich ihm sagen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin verzweifelt. Hussein Mohammed würde am liebsten wieder zu seiner Familie zurückkehren. Doch dann wäre die teure und lebensgefährliche Flucht umsonst gewesen. Im Asylpaket 2 hat die Bundesregierung nicht nur die Aussetzung der Familienzusammenführung beschlossen. Im selben Atemzug hat sie festgelegt, nur noch lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, sollen eine Abschiebung verhindern können. Häufig wird geltend gemacht, dass die medizinische Versorgung im Herkunftsland eine Rückführung ausschließt, weil sie dem deutschen Standard nicht entspricht. Auch manche medizinische Atteste scheinen nicht wirklich begründet zu sein, vor allem sogenannte Vorratsatteste. Wir regeln jetzt, dass es für eine Abschiebung eine solide medizinische Versorgung im Zielstaat geben muss, ausreichend und angemessen. Das hohe Niveau der medizinischen Versorgung in Deutschland muss aber nicht erfüllt werden. Nidar Ilasova kommt gerade von der Toilette. Zentimeter um Zentimeter schiebt sie sich mit dem Rollator durch den Flur. Während sie geht, knickt ständig ihr rechtes Knie ein. Sie richtet sich mühsam auf. Am Sofa angelangt, stellt sie den Rollator ab. Ihr Mann Ismet hilft ihr, sich hinzusetzen. Nidar Ilasova hätte eigentlich im Juni abgeschoben werden sollen, im sogenannten Krankencharter. Die sächsische Landesregierung hat bei diesem Flug kranke Menschen nach Serbien, Bosnien und ins ex-jugoslawische Mazedonien abgeschoben. Sanitäter trugen dabei eine Frau im Rollstuhl aus der Flüchtlingsunterkunft. Sachsen prescht voran bei der Abschiebung von Kranken und Traumatisierten, sagt Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Die Verschärfung der Asylgesetze hat in Sachsen ganz klar zu einer Verschärfung in der Umsetzung der Abschiebepraxis geführt. Man muss ganz klar sagen, dass hier moralische Grenzen, die vielleicht auch in den letzten Jahren bestanden haben, ausgeweitet werden und ausgetestet werden. Ich denke auch, dass man sich zum Teil die Abgestumpftheit der Bevölkerung bei diesem Thema zu Nutzen macht, weil man muss zumindest aus unserer Sicht sagen, dass der Aufschrei in der Zivilgesellschaft ausbleibt. Nidar Ilasova lebt mit ihrem Mann in Dresden. Sie sind muslimische Roma und kommen aus dem ex-jugoslawischen Mazedonien. Ismet Ilasov erzählt, er sei dort in einer Minderheitenpartei aktiv gewesen, weswegen er von Polizei und Regierung verfolgt worden sei. Vor 3,5 Jahren stellten sie in Deutschland Asylanträge, die abgelehnt wurden. Die Frau erkrankte dann an einem Gehirntumor. Das bewahrte sie kurzzeitig vor der Abschiebung. Nach der Operation leidet sie aber weiterhin, ist depressiv, hat Schwindel und kann kaum gehen. Sowohl die Hausärztin als auch ein Psychiater bescheinigen, dass sie nicht reisefähig ist. Die Ausländerbehörde Dresden sieht das anders. Sie beauftragt eine Amtsärztin. Und die kommt zu dem Schluss: Aus ärztlicher Sicht besteht Reisefähigkeit mit begleitenden Maßnahmen. Die reine Transportfähigkeit ist durch die Erkrankungen nicht eingeschränkt. Bei Erregung muss die Möglichkeit einer angstlösenden Medikation gegeben sein und die Absicherung des Transports mittels Sicherheitskräften und ärztlicher Begleitung sichergestellt werden. An dem Tag, als die Polizei morgens um 6 in die Wohnung stürmt, liegt Nidar Ilasova im Krankenhaus. Die Beamten finden nur ihren erwachsenen Sohn vor und schieben ihn nach Skopje ab. Der kranken Mutter und ihrem Mann droht weiterhin die Abschiebung. Ich sage die Wahrheit. Ich kann nicht. Ich sterbe vor Schmerzen. Ich habe viele Schmerzen. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut wirklich weh. Ich kann nicht nach Mazedonien zurück. Ich möchte hier bleiben. In Mazedonien kann ich nicht behandelt werden. Wir wurden von dort vertrieben. Sie gaben uns keine Arbeit, nichts. Das ist das Problem. Ich kann dort nicht gesund werden. Ihr Mann Ismet Ilazov kümmert sich um den Haushalt. Ich bin Frau. Der 49-Jährige ist Schneider von Beruf. Eine Dresdner Schneiderei hat ihn vor kurzem angestellt, mit Duldung. Seiner kranken Frau stellt die Ausländerbehörde nicht einmal eine Duldung aus. Er werde mit ihr aber nicht freiwillig zurückkehren, erklärt Ismet Ilazov. Als Roma hätten sie keine Beziehungen und sie hätten auch nicht genug Geld. Und deshalb würde seine Frau in Mazedonien nicht behandelt werden können. U Makedoniju, šta kažete vi u Makedoniju, nema nikakvih čovječkih prava. In Mazedonien werden Menschenrechte nicht respektiert. Uns Muslimen werden keine Menschenrechte zugesprochen. Wir haben keinen Schutz, wenn wir eine Arbeit suchen, am Arbeitsamt, im Krankenhaus, egal wo. Wir bekommen nicht mal eine Chance, uns irgendwo in einer Reihe anzustellen. Ihr denkt, in Mazedonien kann man gut leben. Aber Mazedonien ist für mich kaputt. Ich nicht möchte gern zurück. Nein, ich möchte hier. Ich wollen hier bleiben. Warum ich gehe nach Mazedonien? Mazedonien, keine Chance, ich möchte hier. Die Verschärfungen des Asylrechts betreffen viele Roma. Diese Flüchtlinge aus Serbien, Bosnien, dem Kosovo oder dem ex-jugoslawischen Mazedonien finden sich dadurch mehr denn je in einem Kreislauf wieder aus Flucht vor dem Elend und der Abschiebung zurück ins Elend, sagt die Essener Rechtsanwältin Nisaschete Bislimi. Sie ist Vorsitzende des Bundes-Roma-Verband. Ich bin der Auffassung, das ist eine Sache, die darauf zurückzuführen ist, dass ein ganz besonderer Rassismus gegenüber den Roma stattfindet. Und das ist eine Gruppe, mit der man sich nicht beschäftigen möchte. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, in der gerade wir als Interessenverband, beispielsweise der Bundes-Roma-Verband, befinden. Wir treten dafür ein, dass es nicht sein kann, dass Politik quasi auf dem Rücken der Schwächsten und Ärmsten gemacht wird und auf dem Rücken der Roma. Und dass man im Grunde genommen weiß, die Politik und die Bundestagsabgeordneten, welche Diskriminierungen und Ausgrenzungen die Roma da erfahren. Diese werden einfach nur nicht hoch genug bewertet. Erst recht nicht, nachdem die Bundesregierung die westlichen Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt hat. Die Asylbewerber aus diesen Ländern landen in Bayern in den sogenannten Balkanlagern in Bamberg und Ingolstadt. Offiziell heißen sie Ankunfts- und Rückführungseinrichtungen mit Schnellverfahren für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten. Die bayerische Landesregierung bringt dort aber auch Flüchtlinge aus der Ukraine unter, in der immerhin noch Krieg herrscht. Am Stadtrand von Ingolstadt fahren die Autos auf einer sechsspurigen Bundesstraße durch das Gewerbegebiet. Hinter einem brachliegenden Acker leuchtet eine gelbe Containersiedlung. Hier sind die ukrainischen Flüchtlinge untergebracht. Julia Schenfeld ist mit ihrem Bruder aus dem Donbass geflohen. Sie ist Jüdin. Ich habe hier ein Problem mit den anderen ukrainischen Asylbewerbern. Die lachen über mich, reden über mich, quälen mich, nennen mich Schidowka, haben uns mit dem Tod gedroht. Die Wachleute haben das auch gesehen. Ich will einfach nur normal leben. In der Ukraine wurde ich verfolgt und hier auch. Wir wollen in ein anderes Lager, wo es keine Ukrainer gibt. Es sollen von mir aus die Afrikaner sein, afrikanische Flüchtlinge oder muslimische. Doch sie stecken seit Monaten in diesem Abschiebelager fest, das eigentlich für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten errichtet wurde. Ihr Bruder Artyom schüttelt darüber den Kopf. Die ukrainische Politik bekommt Geld von Europa und vom IWF. Das wissen alle. Ich glaube, sobald die Ukraine eingesteht, dass dort Krieg herrscht, wird der Geldfluss gestoppt. Sie werden kein Geld bekommen und es wird keine Entwicklung geben. Und ich glaube, deswegen sagt unsere Regierung, dass es in der Ukraine sicher ist. Beamte des Bundesamts, des Verwaltungsgerichts und der Zentralen Ausländerbehörde arbeiten hier unter einem Dach. So können sie abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben oder zur freiwilligen Ausreise bewegen. Die Regierung von Oberbayern erklärt schriftlich: Die Anerkennungsquoten für Asylsuchende aus der Ukraine sind vergleichbar mit denen der Asylsuchenden aus den Westbalkanstaaten. Daher war es konsequent, auch diese Personengruppe in der Ankunfts- und Rückführungseinrichtung in Manching und Ingolstadt aufzunehmen. Diese Abschiebelager sind eine Blaupause für die Rückführungszentren, die die Bundesregierung nun in der ganzen Republik plant. In Bayern erfolgt die Hälfte aller Abschiebungen aus diesen Sammellagern heraus. In Ingolstadt kümmern sich zwei Sozialarbeiterinnen der Caritas mit je einer halben Stelle um 700 Flüchtlinge. Ein unmögliches Unterfangen. Jetzt sollen weitere Sozialberater eingestellt werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter des Bayerischen Flüchtlingsrats erhalten keinen Zugang zu den Unterkünften. Die Bewohner sollen ihre Rechte nicht wahrnehmen können, kritisiert der Sprecher des Flüchtlingsrats Stefan Dünnwald. Man setzt sie einer bestimmten Behördenprozedur aus, die nur dazu da ist, sie abzuschieben. Alles andere, Asylverfahren, Schnellverfahren, sonst was, ist eigentlich Beiwerk. Wir haben keine einzige positive Entscheidung, nix. Alles negativ. Und das kann nicht sein. Das kann auch bei Balkanflüchtlingen nicht sein. Wir wissen, es gibt Verfolgung wegen Sexualität, wegen Blutrache, wegen ich weiß nicht was, auch politische Verfolgung durchaus in den Balkanstaaten. Es kann nicht sein, dass da alles abgelehnt wird. Auf dem Hof spielen Kinder Fußball. Sie haben Mülltonnen zusammengeschoben und nutzen sie als Torpfosten. Eine Schleuse mit Drehgitter sichert den Eingang. Dahinter kontrolliert eine Handvoll Wachleute, wer ein- und ausgeht. Zum Schutz vor Diebstahl und zur Sicherheit der Bewohner, heißt es. Die Flüchtlinge dürfen nicht einmal Lebensmittel mit hereinnehmen. Wer sich draußen ein Brötchen, Tomaten oder einen Joghurt kauft, muss das alles vor der Unterkunft aufessen. Die Kinder dürfen nicht in die örtlichen Schulen gehen. Sie werden in den Unterkünften ordentlich beschult, sagt die Regierung von Oberbayern. Ist eine Schule, aber das ist nur für sagen, wir haben Schule, weil Schule ohne Bücher geht nicht. Mein Sohn geht in Schule ohne Bücher, kommt in zu Hause, wenn die Schule fertig. Und ich frage, wo hast du Hausaufgabe? Er zeigt einen Zettel, das habe ich gesagt. Ich habe schon deutsche Freundin hier und die lassen nicht reinkommen. Warum, weiß ich nicht. Ist Containermann. Im Container muss schlafen, okay, ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Ich habe gesagt, ich finde eine Oase da, aber wir sind Leute, nicht Tiere. Erion Henner ist einer der vielen Albaner, die in der Ankunfts- und Rückführungseinrichtung ausharren. Vor 2 Jahren kam er mit seiner Frau, dem Kind und seiner Mutter nach Deutschland. In Albanien habe ein Nachbar seinen Vater ermordet und der Mörder seines Vaters laufe frei herum. Weil der Mann hat geschossen, mein Vater, hat Freund im Justizminister. Er kramt eine Ausreiseaufforderung aus der Tasche. Der 34-Jährige sagt, er könne mit seiner Familie nicht zurück nach Albanien. Die Blutrache bei mir ist, wenn eine Person schießt in meine Familie, ich muss schießen in seine Familie. Aber ich bin nicht kriminell, nicht Bandit. Ich wollte nicht machen das, aber wenn ich nicht mache das, meine Onkel, meine Freundin, meine ganzen Leute sagen, er ist dein Vater, warum nicht schießen du der Mann? Erion Henner will trotz des zermürbenden Lebens in diesen Unterkünften nicht freiwillig ausreisen. In Albanien war er Elektriker. Er könnte in Deutschland Arbeit finden, aber für ihn gilt das neue Beschäftigungsverbot. Der Mann fühlt sich zu Unrecht als Wirtschaftsflüchtling abgestempelt. Ich weiß schon, viele Leute haben gekommen für die Economy. Ich weiß schon, aber so wie mein Problem, Deutschland muss ein bisschen klar sehen, nicht lesen nur meinen Namen und sagen, das ist aus Albanien und weg. Muss lesen das Dokumente. Parallel zur Einstufung der westlichen Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer hat die Bundesregierung unqualifizierten Zuwanderern aus diesen Ländern den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt geebnet. Wer einen Job bei einer deutschen Firma findet, für den es keinen einheimischen Bewerber gibt, der kann eine Arbeitserlaubnis erhalten. Diese neue Ausnahmeregelung gilt bis 2020. Die letzte Maßnahme muss so gesehen werden, dass damit ein Signal und ein Anreiz gesetzt wird, eben den Asylweg nicht mehr zu versuchen, sondern über die rechtlichen Arbeitsmarktregelungen zu gehen, die bestehen, als Arbeitssuchender nach Deutschland zu kommen und hier Arbeit aufzunehmen. Und hier wurde für die Personen aus den Balkanländern durchaus eine Ausnahme geschaffen. Das ist ein Novum im deutschen Zuwanderungsrecht. Sagt Thomas Bauer, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Die Arbeitsagentur erlaubt mittlerweile doppelt so vielen Migranten aus Albanien in Deutschland zu arbeiten wie vor der Verordnung. Und dreimal so vielen aus Bosnien, Serbien oder Mazedonien. Die meisten Arbeitserlaubnisse gingen im vergangenen Jahr an Migranten aus dem Kosovo. Über 14.000. Für einen Teil der Menschen, die zuvor aus wirtschaftlichen Gründen Asylanträge in Deutschland stellten, ist das eine Lösung. Doch gerade diejenigen Asylbewerber aus den westlichen Balkanstaaten, die immer noch hier sind, obwohl sie gehen müssten, gerade diejenigen bleiben außen vor. Für sie gilt die Ausnahmeverordnung ausdrücklich nicht, weil sie nicht fristgerecht ausgereist sind. Die Abschiedskultur betrifft auch Asylbewerber, die in andere EU-Staaten abgeschoben werden sollen. Die Bundesregierung will die Zahl dieser sogenannten Dublin-Überstellungen erhöhen. In der Praxis bedeutet das notfalls mit Gewalt. Warum habt ihr Pfefferspray eingesetzt? Ja, okay. Warum hast du Pfefferspray eingesetzt? Mit welcher Begründung? Welche Gefahr ging von uns aus? Wir haben immer wieder. Mit Pfefferspray? Ihm gespurt. Ihm auch mit Pfefferspray gespurt? Ja. Ja. Im Januar wird in Osnabrück ein Sudanese morgens aus dem Bett geholt, um ihn nach Frankreich abzuschieben. Die Polizei ist mit zwei Mannschaftswagen angerückt. Mehrere Bewohner des Flüchtlingsheims protestieren, stellen sich vor das Polizeiauto. Unter ihnen die beiden Sudanesen Suleiman Abdallah und Abdul Razai Mohammed. Ich habe die ganze Zeit meine Hände in die Luft gehalten, damit sie das wissen, ich werde nur friedlich protestiert. Die ganze Zeit, die hat mich eigentlich festgenommen von dem Kopf und der nimmt mich recht, nimmt mich auch links und die Frau sagte zu mir, bleib ruhig, bleib ruhig. Was ist Ihr Name bitte? Was ist Ihr Name? Wir haben also versucht, seine Abschiebung also zu verhindern, weil in Frankreich musste er eigentlich auf die Straße so ein paar Nächte übernachten. Und er fürchtet sich, also nach dem Sudan abgeschoben zu werden. Deswegen also versuchten wir, also diese Abschiebung zu verhindern. In Osnabrück wurden Proteste gegen Abschiebungen in der Vergangenheit toleriert. In der niedersächsischen Studentenstadt konnte das Bündnis No Lager 37 solcher Dublin-Überstellungen durch Blockaden verhindern. Doch die Ausländerbehörden kündigen Abschiebungen jetzt nicht mehr an. Das erschwert die Proteste. Die Stimmung hat sich geändert, sagt die Studierende Maria Neuenteufel. Obwohl Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius verkündet, keine gespielte Härte bei Abschiebungen einsetzen zu wollen. Diese rohe Gewalt, die uns halt angetan wurde, das war bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht absehbar, weil von offizieller Stelle, also sowohl Pistorius als auch der Polizeipräsident, als auch Kriesert als Oberbürgermeister der Stadt, immer sich für die friedlichen Proteste ausgesprochen hat und wir uns ein bisschen naiverweise jetzt darauf ausgeruht haben, im Sinne von, okay, wenn es zur Blockade kommt, müssen wir wenigstens keine Gewalt fürchten, weil solange wir gewaltfrei bleiben, wird uns auch keine Gewalt widerfahren und das ist anscheinend jetzt anders. Hier ist es nicht mehr so laut und unruhig wie im Camp. Wir sind endlich entspannt und meinem Baby geht es gut. Es ist besser hier. In Düsseldorf hält Sakina Mubaris ihr Neugeborenes im Arm. Die afghanische Familie, die immer noch nicht weiß, ob sie bleiben darf oder gehen muss, konnte kurz vor der Geburt der Tochter aus dem Flüchtlingsheim ausziehen. Jetzt wohnt sie in einem ehemaligen Budget-Hotel im Düsseldorfer Bahnhofsviertel. In ihrem Zimmer steht das Doppelbett neben der Küchenzeile. Während sie sich über die neu gewonnene Privatsphäre freuen, verkündet Innenminister de Maizière in einem Interview, dass auch Flüchtlinge, die im Iran gelebt haben, nach Afghanistan geschickt werden, wenn sie nicht schutzbedürftig sind. Und wir wollen vor allen Dingen nicht, und das ist auch die klare Botschaft, der Weg nach Deutschland führt über legale Migration und soll nicht über Flucht, die keine Fluchtursachen hat, herbeigeführt werden. Doch Ali Mubaris lässt sich nicht entmutigen. Legale Migrationswege gibt es für Menschen wie ihn nicht. Auch wenn sie nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, ohne Pässe wird es schwierig, sie abzuschieben. Ich bin ein guter Handwerker, sagt der Mann mit dem einnehmenden Lächeln. Und dann wird er ernst. Er ist bereit, für seine Kinder alles zu tun. Wir sind mit der Hoffnung hierher gekommen, Freiheit und Menschenwürde zu finden. Ich habe die Todesgefahr auf der Flucht in Kauf genommen für meine Familie. Und wir gehen auf keinen Fall wieder zurück. Ich bin auch nicht hierher gekommen, um nur eine Duldung zu erhalten. Das wäre genauso wie unser Leben im Iran. Für mich ist das Wichtigste, dass meine Kinder hier etwas lernen und etwas werden können, wozu ich selbst keine Möglichkeit hatte im Iran. Ich persönlich wollte immer studieren und ich konnte es nicht. Die Gesellschaft hat es mir nicht erlaubt und ich hatte keine Eltern, die mich unterstützen konnten. Ich liebe es zu arbeiten und ich werde bestimmt Arbeit finden. Und ich möchte hier für die Zukunft meiner Familie arbeiten. Fast 27.000 Abschiebungen aus Deutschland in 2016 und 67.000 freiwillige Rückkehrer. Insgesamt dreimal so viele Rückführungen wie vor zwei Jahren, bei fast viermal so vielen Asylbewerbern. Eine 500.000 Menschen dürfte bis Ende des Jahres verpflichtet sein, aus Deutschland auszureisen. Doch das werde nicht passieren, sagt Sabine Hess vom Deutschen Rat für Migration. Was die Asylrechtsverschärfung natürlich auch produzieren, ist wieder eine neue Welle von Illegalisierung, weil die Menschen, die eben unter anstrengendsten und brutalsten Bedingungen aufgebrochen sind, um irgendwie Schutz zu finden, sich auch diesen Schutz nicht einfach nehmen lassen. Die Menschen werden sich nicht einfach wie Schafe sich wieder zusammentreiben lassen und in die Flieger setzen lassen. Und ich bin mir auch sicher, dass das, was sich über den Sommer der Migration als Willkommenskulturinitiativen gegründet haben, dass diese Menschen sich auch das nicht einfach gefallen lassen, dass sie nach zwei Jahren Hilfe, Unterstützung jetzt zusehen, wie ihre Freundinnen, die mittlerweile zu Freundinnen geworden sind, in die Flieger gesetzt werden. Der Weg zur Abschiedskultur. Ein Feature über die Folgen der Verschärfungen im Asylrecht von Militiadis Ulios. Es sprachen Daniel Berger, Nikolaus Bender, Katrin Degenhardt, Isis Krüger, Claudia Mischke und Dennis Moschito. Ton und Technik Ernst Hartmann und Christoph Schumacher. Übersetzungen Ahmad Jabari Arfai, Ahmad Alojeli, Amir Kamba, Katja Garmasch. Regie Claudia Katanek, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.